FM. Es ist 2 Uhr. Hallo, recht herzlich willkommen zu Caramba bei FM. Mein Name ist Klaus Fehr. Wunderschön, Caramba hier, freue mich, dass ihr dabei seid. Begonnen habe ich das Ganze mit einem kauzartigen Typ, könnte man vielleicht direkt sagen, ohne ihm damit böse tun zu wollen. Danny Lee Blackwell ist gebürtiger Texaner, wo er sich aktuell herumtreibt, ist mir nicht bekannt. Ich weiß aber sehr wohl, das, was ich tue, und das ist, einen Track von ihm zu spielen aus seinem just an diesem Wochenende erschienenen neuen Album Rajan. Er selber nennt sich als Künstler Night Beats, hat schon einiges auf dem Kerbholz, so in Sachen Surf, Psychedelic Rock, Blues Und auf dem neuen Album gibt es hier und da sogar auch orientalische Skalen und eine ganze Reihe richtig guter Songs, zu denen ich den gerade gehörten hier einfach mal zähle. Mal schauen, wie schnell, wie grell, wie hell diese Show wird. Leise Andeutung in Richtung des nächsten Tracks, der von einer von mir hochgeschätzten Band aus Leeds kommt, um die es zuletzt etwas ruhig geworden war. Aber es lag auf der Hand, da würde etwas kommen und das, was jetzt kommt, ist schon ziemlich gewaltig, zumindest in der langen 8-Minuten-Version, die ich an dieser Stelle einfach nur mal erwähne, um dann gleich die etwas kürzere anzusteuern. Aus Leeds kommt die Band Yard Act, die im letzten Jahr ein wirklich überragendes Debütalbum in Sachen An- und Abführung Postpunk hingelegt hat und die sich im neuen Track Trenchcoat Museum eines Kleidungsstückes erinnert, das ein wenig aus der Mode gekommen ist, dem Trenchcoat eben. Und sie nimmt ihn gewissermaßen als Metapher oder, wenn man so will, als Schild gegen all die Wirren der Zeit, Social Media, vor allen Dingen gegen das Tempo, dem wir oft selber gar nicht gewachsen sind und was in Einzelfällen dazu führen kann, dass wir bei unseren Entscheidungen oder dem, was wir generell tun, völlig die Übersicht verlieren. Der Song ist auch musikalisch hochinteressant, werden wir ja eh hören. Nimmt so ein bisschen groovy, fast schon Hip-Hop-artige Elemente auf und das finde ich in dieser Form absolut klasse, interessant. Yard Act. I'm reclaiming the trench coat, who from and what for? 'Cause I wear it when I'm headed off to war. Yeah, the longer the cut, the tougher you are. A man drags along the floor, through the sweatshop shrapnel. He gets trapped in my car door. I'm tall next to small people, and I'm not as poor as you were. And I still get positively sick when all the bellboys call me sir. 'Cause you never get used to the power that a proper trench coat brings. The way that it swishes and swings, it sings. Of the trench coat, what it represents and who it's for. What I want to know is who would want a coat so close to the floor. I went to the trench coat museum to see him. 1,000 different cuts, like pals from another dream, stuffed and bursting at the seams. 'Cause I'm fishing for a theme. If it's somewhere in between a day's honest graft and constantly fleeing the crime scene. Trench coat got banned for a bit. Does that conjure up any weird feelings? Knowing all kinds of twisted minds could find it a prime coat within which to conceal things. You can't ban a coat, can you? Can you ban a coat? No, they're just running a racket. The only coat that matters now is a floating coat. So get yourself a lot tracker. Can you hack it? Can you hack the heat? Water rising. Look at your feet, man. Ah! 'Cause whether rented, borrowed, bought, stole, secondhand or brand new, man's water resistant and heat proof. My trench coat will see me through. Gone, I want all of my trench coats framed and my knackered boots and dirty glasses tastefully arranged on the plinths in between. 'Cause when they get to the final exhibition that celebrates my good name, I want you to be on display too. 'Cause all that really remains of me is you. Here we go. Karambabyte FM, Abenteuer aus dem Trenchcoat Museum. Was für ein Spektakel, ja, ey. Hier kommt die Selektion. Zwei, drei Sätze mehr zu dieser Band, die Selektion, die in Kürze im September, es ist leider schon in Kürze, ihr neues Album veröffentlichen wird. We'll be right back. So ganz kurz zwei, drei Sätze zu den gespielten Tracks hier. Dieser kommt von Richard Zen, zumindest halb, müsste man korrekterweise sagen. Der gute Richard, ein mit allen Clubwassern gewaschener DJ und Produzent, hat nämlich vor kurzem so ältere House-Techno-Tracks, Raritäten natürlich, zusammengefasst zu einer Compilation Dream the Dream. Und einige dieser Tracks remixt er nun höchstpersönlich, darunter dieser hier Cubital Foodstorm, der im Original von Mind Over Rhythm kommt. Hat auch so ein bisschen so eine Anmutung der Marke Electronic Body Music, wie wir das eben bei der Formation Die Selektion gehört haben. Ich kenne den Kopf der Band recht gut, den Luca. Der gehört nämlich zu einem Kreis von Personen. Ich bin da immer wieder noch glücklich drüber, dass die Fügung das so wollte, die ich vor 2 Jahren in Esslingen in einem großen Jugendzentrum-Club auf einem Festival kennengelernt habe. Louis Arke, Edwin Rosen, Levin Goes Lightly, also persönlich kennengelernt habe. Edwin spielte bei der Gelegenheit ja seinen ersten Auftritt überhaupt, damals noch im Duo mit Max, Flawless Issue, wie der sich inzwischen als Solokünstler nennt. Und wir haben damals irgendwie so unausgesprochen beschlossen, Freunde zu sein. Und deshalb habe ich mit Luca, dem Kopf von Die Selektion, immer Kontakt. Und ich sehe ihn auch öfter, denn er ist der stetige Begleiter von Edwin Rosen. So gewissermaßen als Tour-Roadmanager regelt er alle Belange, dies jenseits von den Auftritten von Edwin Rosen. Und die Pandemie und auch der Krieg haben der Selektion schwerstens zugesetzt, denn vor dem Krieg und vor der Pandemie hat die Band tatsächlich mal eine ausgesprochen üppige Russland-Tournee gemacht und die war von vorne bis hinten restlos ausverkauft. Gut, das hat eine kleine Delle künstlerisch ergeben, also da wurde nicht viel gemacht und jetzt startet die Band, die wir eben gehört haben. Trompete ist so Markenzeichen der Tracks, sehr luftig, sehr minimal gespielt, großartig finde ich. Die Band startet durch und zum Band-Line-Up, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gehört unter anderem wohl auch Max Rieger von Die Nerven. Ich wollte nicht schon wieder hier einen völlig falschen Regler hochziehen, deshalb die kleine Verzögerung. sind hier bei Caramba auf Byte FM. Also diese Kollabo hier finde ich absolut sweet und echt gelungen. Das Frauenduo Wetlag remixt einen Titel von Depeche Mode. Und zwar Wagging Tongue vom natürlich aktuellen Album. Where's anything? Oh my gosh! Hold up, four loading, hold up! Yes, it's the MC Grinder right now, yeah? Grinder! You're locked into the world's end FM. Yeah, man. The world's too gone. But what can't dunk or what sound to live on? See? Alright. To the world's end FM, move for the MC Grinder, the act as the champion. War champion, you say we better done. Any of these Babylon to make the world fall like Avalon. What in these last days? All I gotta do is drink and then blaze till the darkness comes to box me in the red tent. All I gotta do is party and rave till I gotta move up and away. One last day to tell it's all gone. But we don't care, cause that we live on. Whatever. That fucking cockroaches, you know what I mean, like? gibt ein neues Album des britischen Brüderpaares Disclosure. Irgendwo habe ich mir sogar den Titel notiert. Alchemy heißt es. Und diesen Breakbeat-Titel darauf, auch wenn er so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal aufweist inmitten sonst eher hausig geratener Tracks, der gefällt mir, muss ich zugestehen, ausgesprochen gut. Und diese ganze Breakbeat-Phase hier innerhalb dieser kleinen Show. Oi, ja. Die wurde eingeleitet eben von einem kleinen Interlude von diesem, ja, großartigen Singer-Songwriter Hack Baker, dessen Album World's End FM ich einfach nicht aus den Pfoten legen kann. Watch out. Kurz mal zwischendurch, diese Drum and Bass Pressure kommt von dem Producer Unglued, der mir schon seit geraumer Zeit immer und immer wieder positiv auffällt. Tilted ist dieser überrissene Track, den er gemeinsam mit einem anderen veröffentlicht, auf dem eine Frau gefeatured wird, eine wunderbare Sängerin, die heißt Kathy Brown und ist verantwortlich für ein absolutes Drum and Bass Highlight der 90er Jahre, das sich übrigens im Netz kaum noch finden lässt. Es kommt von J-Magic und heißt, wie heißt es denn? Love is no game oder so ähnlich. Ich habe den Titel gerade blöderweise nicht parat. Hören wir ganz kurz Kathy Brown, die ist wirklich fantastisch. Love is not a game, so hieß der damals. I want the light. Hier bei Caramba auf bei der FM Spots auf den Producer Unglued und in diesem Falle auch unbedingt die Sängerin Kathy Brown, damals Love is Not a Game, im Original mit Jay Magic. Versucht mal die Nummer irgendwo zu finden. Unfassbar. Hier kommt DJ Cozy zusammen mit Sophia Kennedy, Wespennest. Durch die Fensterscheiben sehe ich die Bäume. Sie schleichen aufs Neue, sanft erblühen. Anfang steht schon fest. Erst die Knospe, dann der Rest. Ein leises Rumoren aus dem Wespennest. Sehe ich die Bäume, wie sie schleichend aufs Neue sanft erblühen. Der Anfang steht schon fest, erst die Knospe, dann der Rest. Ein leises Rumoren aus dem Wespennest. We'll be right back. say I'm toxic, I was raised by one of a kind. My father, rapper, drug dealer, lived a hell of a life. Van Cleef and Celine, give my lady a smile. It's hard to trust a rap nigga, it might take you a while. But I ain't just no rap nigga, baby. Crack nigga posted on the corner with the 18. Give her a baby. All I ever wanted was a foreign baby. Yeah, I couldn't show what I blow in the mouth. I made it out from cooking, oh, so I stunned. I'm pouring lean, I take this whole out to lunch. I made a killing last year, broski packaging runs, okay. Before this, low, miss you dragged on me. Sporty, flicking switches on the Porsche. Tell my hitter, load the shows and bring the 40. We just tryna keep bad vibes and up, so we. Big buds up in this pack, don't roll on dust. I put my back up in the air, I roll one up. I be in the trap dolo. I was serving crack back when Drake made YOLO. She just got her nails done, wanna send the boy a photo. Snapchat your pussy, baby, you gotta live in the moment. 250 on the car, driving like a stolen. 100 on the carriage, shake a yard, that's how we rollin'. I just took the stick off the road. The jeweler said that's money off. The bitch think it's Airbnb. Crib so big, she think it's Airbnb. Bro, remember when 160 on a jigsaw? 16 with Jada kissing that strip club. Didn't bring friends to mommy's house cause she drinks now. Remember when life was such a mix-up? Remember thinking you're in the dock, should be on the stage. Remember thinking on the back we're going on stains. We should be rapping but just trapping our veins. And the trap is full of keys, is Alicia here? I'm in the room, you need a body just to be in there. Tell her, hold, bag it and slag it, put it by the wheelie bin. I felt weak, I had to delve deep, I had to go deep. Better not hide or peek, we gon' see, we gon' see. Remember when you told me I'm the hardest in the series? Way before the money and the Lambos and the Lamborghini. Give her a baby, all I ever wanted was a bam, bam, bam, bam. Give her a baby, all I ever wanted was a bam, bam, bam, bam. Give her a baby, all I ever wanted was a foreign baby. Ganz kurz gerade gehört, D-Block Europe, und hier kommt... I feel like a sail when I'm looking around for some wind to move me. Sam Burden. Yes, it's true. There's not much I can catch, but it's true when I do. Feels good to let something use me. And I don't blame you. No, I don't blame you. Over the ridge and into town, and I feel so lonely. I spent the day, and I swim and I sing, and I don't feel nothing until the morning. Get back again. Oh, but it's true. Thank you. Caramba bei der FM, ich glaube, ich habe seinen Namen eben bereits erwähnt. Sam Burton kommt aus Los Angeles und veröffentlicht an diesem Wochenende ein wirklich überragendes Album. Dear Departed heißt es. Er ist ein junger Kerl und es beeindruckt, wie stark und wie zielsicher er so den Geist von Leuten wie, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Joy Orbison sage, das ist der Name eines britischen Produzenten, den wir alle nur zu gerne dann und wann spielen, gemeint ist natürlich Roy Orbison, den Geist von Roy und wenn man will, vielleicht auch Harry Nilsson von solchen Leuten den Geist so mit sich trägt und wirklich zu wunderbaren Songs kommt auf diesem Album. Einen Titel gerade gespielt. Ich möchte gerne noch zwei, drei Sätze zu D-Block Europe verlieren. Das ist ein britisches Rap-Duo, das auf seinem Mixtape DB World wirklich das großartige Kunststück fertigbringt. 22 Tracks in einer Linie, in einem Temperament, in einer Anmutung zu produzieren, die das komplette Hören dieses Albums wirklich zu einer unfassbar schönen, angenehmen Angelegenheit machen. Es sind auch Gäste dabei, wie zum Beispiel der von mir höchstens geschätzte K-Trap, Hedy One, einige andere mehr. Aber das generelle Temperament dieses Albums, das hat mich so beeindruckt. Im Grunde könnte man hergehen und sämtliche, ich weiß nicht wie viele es sind, 21, 22 Tracks in einer Linie spielen. Gut. Belassen wir es für heute bei einem Track, der eben lief und kommen zur Frage, die ich noch stellen kann. Ich schaue gerade auf die Uhr. Einfach mal so in die Runde gefragt, wer von euch kennt zufällig eine Band namens Oasis Manchester? Wenn ihr sie kennt, dann kennt ihr auch einen ihrer größten, vielleicht den größten Erfolg, Song, Titel Wonderwall und den im Ohr. Habt ihr vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit auch mal Songs von der Amerikanerin Phoebe Bridgers gehört, die nun mit Oasis überhaupt nichts zu tun hat? Aber der Zufall will es, dass einer ihrer Songs zumindest zu Beginn von den Akkorden her genauso läuft wie Wonderwall. Und Phoebe Bridgers, die inzwischen ein eigenes Label hat, Saddest Factory, hat dem amerikanischen non-binären Menschen Cloud jetzt ermöglicht, sein zweites Album auf exakt diesem Label von ihr zu ermöglichen. Supermodel heißt dieses Album. Ich finde das ganz wunderbar. Es jongliert so gewissermaßen zwischen klassischer Singer-Songwriter-Kunst und auch durchaus richtig guten Versuchen, Popmusik zu streifen. Und wenn ich die ganze Texterei hier mit Oasis begann, hat das natürlich einen bestimmten Grund. Wir hören mal einen Titel aus dem Supermodels betitelten Album von Cloud. They kept the bar open just for us, so we could talk without being interrupted. And we argued about Regina Spector. I said I loved her, but I think she could be better. Anyways, stop changing the subject. I don't need small talk now. I'm upset that we're past the point of talking about nothing just to talk. Cause I can't believe it when you say you love me. I just can't believe it, cause with you there's always something in the back of your mind. Are you done rehearsing lines? I just can't believe it, but I believe you loved playing drums in your high school band. God, I saw so many shows, I can count them on two hands. By the way, I'm playing next Friday. Muss mich leider hier in aller Kürze verabschieden, sonst bekommen wir alle ein Zeitproblem. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute euch. Mein Name ist Klaus Fehe. Polish Kid aus Leipzig, das kann ich noch sagen. Also bis dahin, ciao. I'll tell you.